man weiß davon. Kein Sport mehr da, wer soll denn ran? Halt's Maul und zieh die Hotpants an. Täglich verschwinden mehr die Eis. Noch gibt's genug und sie sind heiß. Der Chef, der bringt bestimmt den Preis. Stimmt genau. Schaut mal, was ich hier habe. Die hier ist neu, zieht sie schön an. Unschuld vom Lande, unberührt. Geh bloß nicht so als Jungfrau an. Du bist mein erster weißer Mann. Alle, alle, alle! Vorlesen zahle ich nicht. Los, bewegt euch den Arsch, bald ist sowieso Schicht. Das letzte Aufgebot für Saigon ist bestellt. Furchtbar wie jede Nacht, ihr Wert ihrer Hintern fällt. Ich brauche ein Visum jetzt, das heißt, ich brauche Geld. Wen haben wir denn hier? Seht, was ich organisiere. Es ist wie damals, ihr gierigen Teens. Schaut mal, wie da ist ein Haufen Marines. Der Wettbewerb hat einen tieferen Zweck. Eine von denen nimmt euch ins Gepäck. Was willst du dem Kleid? Halt mal! Das wär gescheit. Oh ja. Dies Hochzeitskleid macht sie bildschön. Die Augenlider tief beim Gehen. Wie sie auf junges Frischfleisch stehen. Alle, alle, alle! Bringt nur den Balzgesang. Macht die Show nicht zu lang. Voila! Bühne frei! Willkommen im Dreamland.